Live 4. Mir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Angst. I want to say, you guys talk a lot about not killing and hurting animals, and I think that's really cool, and I think you guys are doing a great job. But I just, what concerns me on the last record especially, is that you're talking about abortion a lot and saying that any reason why a woman wants to terminate a pregnancy is a valid reason, and I think that's kind of scary to make that decision that fetus, that growing being inside of a woman's body, has no rights to live. That's why we're pro-choice, because we don't think it's our right to make that decision. Wait, I'd like to say something about that. All right. Oh no, but my opinion on that is that a fetus is part of a woman. It has no life outside of the woman. Animals have a life and a right in and of themselves outside of that. They are already beings. A fetus has no being outside of the woman. So it's a very different argument. It doesn't hold up at all. Oppression is commonplace, where men seem only to feel and control through expressions of power, domination, and violence. You see, before you can even begin to understand women, you must understand that it is the women of this country who have had their sexuality devalued and exploited, who've had their history ignored, who've had to struggle and fight for every right they've acquired, challenged by religious leaders and scientists alike, and whose reproductive rights are at this very moment being jeopardized by rich white men with political power. And don't think that our scene is an exception. Consolidated! One more song! One more song! Oh, see that here! One more song! One more song! Come on! We can read papers! So, what the fuck? I want a concert of you! One more song, man! Come on! How about this? How about this? You be quiet and we'll play more music. I'm not afraid to die. this older town. There ain't nothing here, just drug lords and pendejos hanging around. No hay trabajo, no hay pescado, no hay frijoles, not even any money for a cerveza to wash it all down. Let's hop the train to DFA, who's about 1,500 kilometers to go. I don't care if we're caught by the pinche migra. After that, who the hell knows? The migra can take our freedom. Hey, the train can take our lives. But we've got the Virgen de Guadalupe to protect us and help us to the other side. agarré y yo me puché con mis dos pies, me puché a lo que fue el vagón para que se le rompiera el pantalón, para poder caer los dos al suelo. Así fue como el señor se desprendió su manga del pantalón y caímos los dos al suelo, pero fue bien feo porque ya de ahí yo no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar por el señor y por mí, porque era una cosa que yo estaba exponiendo mi vida a otra persona. Angst. Viel Musik, bis hierhin vergleichsweise wenig Wort. Ich will ihr der Angst auch gar nicht so sehr auf den Grund gehen. Das steigert sie am Ende nur. Fest allerdings steht, das hier tue ich mir kein zweites Mal an. Im nächsten Leben, die meisten meiner Freunde und Bekannten wollen im nächsten Leben radikal umsatteln. Meistens wollen sie, so es denn ein nächstes Leben überhaupt gibt, meistens wollen sie ein Tier sein, habe ich festgestellt. Einer, ein ziemlich fauler Kerl, will Dachs werden, weil er glaubt, er könne da ständig schlafen. Ohne Flachs, ich bin ein Dachs. Einen anderen zieht's in Richtung Krokodil. Ich mag Menschen, sagt er immer. Löwe, Tiger, Leopard. Viele entscheiden sich für Raubtier. Ob ich nun selber unbedingt ebenfalls ein Tier sein möchte, ich weiß es nicht, noch nicht. Aber diese Sache mit Musik, die tue ich mir womöglich kein zweites Mal an. Das steht fest. Diese verdammte Angst. Bei jeder Neuerscheinung taugt das was? Oder verschwendest du deine Lebenszeit? Schlechte, uninteressante, langweilige Platten verursachen nichts anderes als blanke Angst. Hilfe! Mir schlottern die Knie, wenn ich nur daran denke, irgendwann plötzlich mit nichts weiter als einem Haufen schlechter Platten in solch eine Sendung wie diese hier gehen zu müssen. Das ist letztlich auch der Grund, warum diese Dinger so gut wie nie thematisiert werden. Schlechte Platten sind wie Schnitter, wie der Sensenmann. Du weißt schon, auch darüber möchte ich hier nicht reden. Angst, es gibt sie, sie ist da. Dennoch, hier und jetzt müssen wir sie nicht fürchten. Ich sage immer, Musik ist nicht schlecht, solange sie den Menschen mitnimmt. Wobei nicht jeder Zeitgenosse sich so ohne weiteres mitnehmen lässt. Richtig, da gibt es Zweifel, da gibt es Angst. Wohin soll ich denn da überhaupt mitgenommen werden? Wird da manch einer verzagt fragen. Ich weiß übrigens sehr wohl, wovon ich rede. Und Harry weiß es auch. Angst. Mein alter Freund Harry. Während der Zivildienstzeit saßen wir bisweilen auf einem Einsatzwagen mit Blaulicht. Einem dieser mächtigen Fahrzeuge, die karitative Einrichtungen zum Transport etwa von gehbehinderten Menschen unterhalten. Als aber nun eines Abends irgendwie niemand unsere Dienste in Anspruch nehmen wollte und wir da gelangweilt in dem Wagen herumlungerten, kam uns plötzlich die Idee, wir klingeln einfach an der nächstbesten Haustür und wer uns öffnet, der wird kurzerhand mitgenommen. Gesagt, getan. Oben im 5. Stock eines Wohnhauses wurde tatsächlich geöffnet. Es gab damals noch kein Internet und nur sehr bedingt Aufzüge in Wohnhäusern. Es war eine andere, eine fremde Zeit. Wir schleppten uns also mitsamt einem Rollstuhl die zahlreichen Treppenstufen hoch, erblickten endlich eine offenstehende Wohnungstür und im Türrahmen stand eine ältere Dame im Bademantel. Sie hatte, das war deutlich zu spüren, Angst. So sehr, dass wir, Harry und ich, in stiller Übereinkunft erst gar nicht Anstalten machten, der Dame zu bedeuten, sie müsse jetzt mitkommen. Stattdessen erkundigte ich mich, ob ihr Mann denn wohl zu Hause sei. Der ist da, sagte die Frau. Mein Freund Harry sagte daraufhin trocken und in echtem Kasernenhofton, wir müssen ihren Mann leider mitnehmen. Die Dame drehte sich in Richtung der Wohnung und damit leicht von uns weg und rief, Heinz, hier sind zwei Männer, die wollen dich mitnehmen. In dieser Nacht wurde mir klar, Menschen mitzunehmen, das kann eine ganz schwierige Kiste sein, verbunden mit nackter Angst. I was Besten Dank, Lovely Bob Mould, Musik aus seinem neuen Album, das in wenigen Tagen erscheinen wird, Beauty and Ruin, Angst. Sie kam bereits früh, im Grunde mit den ersten Märchen. Großmutter ließ mir eine Geschichte vor, bitte. Alle Kinder quengelten so herum, bevor sie einschliefen, lechzten regelrecht nach einer Geschichte, einem Märchen, vorgelesen von der gütigen Omi. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Eine fürchterliche Vorstellung. Und dann auch das noch, diese bucklige Hexe, dieser Käfig, durch dessen Gitter man stets den Finger strecken musste, damit die Alte überprüfen konnte, ob es schon gut sei, das Kind für den Backofen. Pfeifen im Wald, hieß es später, sonderlich hilfreich fand ich das nie. Gelegentlich ging ein alter Gärtner meiner Omi zur Hand, jätete das Unkraut und sang dazu, im Westerwald, ja, da ist der Kaffee kalt. Was genau er damit meinte, habe ich nie begriffen. Fest stand nur dies. Der Westerwald war mir so bereits als Kind unheimlich. Was sich letztlich erst änderte, als der Technoproduzent Dominik Eulberg mich vor einigen Jahren eben dort in die Geheimnisse der örtlichen Vogelwelt einweihte. Angst? Die schwang auch da noch mit, natürlich. Wir suchten den Silberreiher und hatten unglaubliche Angst, er könne womöglich nur wenige Meter von uns entfernt im Schilf stehen, ohne dass wir ihn bemerken. Im Reich des Silberreihers. Ein eher menschenscheuer Genosse ist das. So viel lässt sich über ihn sagen. Im nächsten Leben ein Silberreiher? Nein, bei aller Schönheit, die er verströmt. Ich verzichte. Ich mag nun einmal Menschen, ich mag ihre Nähe. So gesehen käme also schon eher die Rolle des Krokodils in Frage. Was letztlich allerdings auch nicht optimal wäre, denn Krokodile reden nicht sonderlich viel und schon gar nicht mehrere Sprachen. Zumindest wäre mir das neu. Im nächsten Leben möchte ich unbedingt die italienische Sprache beherrschen. Auf einem Platz irgendwo in Rom möchte ich die Hand heben und den Umstehenden laut zurufen. Es regnet, ihr habt die Schirme mitgenommen, ich aber sage euch, wichtiger als eure Schirme sind die Menschen. Wir müssen die Menschen mitnehmen. Assuro, il pomeriggio è troppo assuro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Nei miei pensieri all'incontrario va. Nei miei pensieri all'incontrario va. Love you. mura dei palazzi. Dalla base nasce, cresce, esce fuori, resta. Entra dentro la testa e grida, fatta chi lo guarda e si sorprende. 00199 00199. Mettila così e Bridge G che ti canta una storia, spesso sono che accompagna i miei passi di notte. Io come gatti a caccia, non strade, palazzi, mura, ma sentieri, caverne e roccia. Appena trovato un muro che pare fatta apposta, aspetto da tanto tempo un'occasione come questa. Ehi, CTT, tranquillo, ho già capito, sento la bongoletta, ma non sul tappo tengo il dito. Prima di provare non dico mai, non lo so fare, ho il dito su grillette e sparo. E domani sopra il muro, il sogno di qualcuno. Allora dimmi quante facce sorridenti hai visto stamattina. Al posto degli occhi ho due pistole, e quando guardo, guardo solo per colpirti a cuore con la forza del colore. 00199. Sì, a chi è Spanama? La senti, emozioni attraversando l'aria. La mia voce, da me dal mio alto cuore, da una stretta posso. Oggi è un altro giorno, siamo in viaggio, la nostra strada una. Asfalto sotto i piedi, verso il cielo mura. Mura! Scritte di rabbia, d'amore, graffiti, è un attimo compare. Per farsi guardare, spara colore. Chiede i tuoi occhi per un momento solo. Colore contro grigio, parola contro silenzio. E alle finestre dei potenti, immagini giganti, false, limitate, civiltà dell'ignoranza. Donne! Un articolo regalo. Fetta di culo, di tetta, a letto, quanto me la metti? Si vende tutto, però ci ho fatto l'orecchio e non ci casco. Doppio zero, doppio nove, non si ferma oggi. Dren! Una voce silenziosa. Nelle case, quattro mura chiuse. Un bel gioco, sembra una finestra sopra il mondo. In realtà trasforma tutto. Immagini di immagini, parole di parole. Attese infinite, torturano le ore. Ma! Fuori dai palcoscenici, cui fanno la ruota di pavone. Senti invece la voce d'altra gente. Non maschere sul volto, sono quello che sono. E ho bisogno di andare oltre al mare, lettere e parole, e mandarle all'attacco. La tentazione di correre veloce con la mano sopra un muro. Legge di natura vale oggi come allora, come all'era della pietra. Graffiti una parola, mandi indietro la memoria. Un uomo, una caverna, caccia di una preda. Raccontano la storia non detta, letta, scritta. I segni sono solo quello che resta. Fine ai nostri giorni, tracce di antichi sogni. E quando vedi per la strada sulle mura segni strani, hanno stile effetto, effetti le rime nel testo diretto. Un tratto rapido, un getto diverso, un tono nuovo lo stesso, senza ancora un altro modo per dirti quello che penso. Di quello che penso. Senza ancora un altro modo per dirti quello che penso. Con le parole immediate suonano come nuove, perché vedi che affitti sono segnali di colore che vengono dal cuore. Doppio zero, doppio nove, non si ferma oggi. 00199. Abandoned beach, sand and sea, as if the jazz was free. I'm ice cream mixed with gasoline. Direct attention to the craftsmanship. Neglect to mention that the pastel stick like initials carved in the concrete, like the tattoo that hides on your mommy. I still kick it with angels. The difference is instead of the bar, I'm at my kitchen table. The starlight shines through the glass, but you feel safe underneath that mask. give rides. The scars healed and time to get high. Lock the doors and hide the keys. Let's go describe how to climb a tree. Don't sign the lease, just cop a corner for you to curl up and try to sleep. Those cheap police won't find my wings. I keep my dreams inside my dreams. And if I had a time machine, I'd probably use it like a vacuum and try to clean. It kinda seems quite more than a handful of these regrets have been circumstantial. Now give me all the cash out the drawer. Touch that mustache down on the floor. And I'll be in court holding a pitchfork before I let the contest outlast the sport. Pocket watch. Impatient, find a mate then make the migration. Break the rules but first break the rulers. And keep it moving like a rumor. I don't need to defend my defensiveness. I keep to myself, my family, and friendships. I got enough people I could disappoint. If you disagree, I think you missed the point. Now go ahead and grab a chair. Let me tell you about the last few years. Pulled out a sack full of Samson's hair and put it on the dash like a dancing bear. I wrote you a horoscope. It won't fit on this post-it note, but if I had to sum it up into a shorter quote, it goes, fuck it, you might as well row that boat. Dobbiamo dimostrare ai cittadini dell'Unione Europea che prendiamo sul serio le loro preoccupazioni e i loro timori. Wir müssen den Menschen in der Europäischen Union zeigen, dass wir ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Dann können wir sie mitnehmen. Diese verdammte Angst, ja, und all die Sorgen. Die Luft etwa könnte bereits morgen nicht mehr denen gehören, die sie atmen. Ich hänge, seit ich denken kann, an den Lippen derer, die mit großer Geste mir und anderen bedeuten, dass sie meine verdammten Ängste ernst nehmen. Dafür bin ich dankbar. Betrete ein Wahllokal und mache mein Kreuz. Das hilft. Komplett angstfrei verlasse ich das Gebäude und trete hinaus in die Sonne. Erst viel später. Inzwischen nestle ich an einer CD-Hülle herum und werfe das neue Album des Amerikaners Andy Butler in den Player, taucht sie plötzlich wieder auf. Diese verdammte Angst. Eigentlich bringt dieser Mann als Hercules and Love Affair alles mit, um wunderbare Musik im Spannungsfeld von Oldschool House Disco zu kreieren. Dennoch aber überwog zuletzt der Eindruck, am Ende nicht viel mehr als einem lauen Lüftchen ausgesetzt gewesen zu sein. Und diesmal The Feast of the Broken Heart. Weniger poliert soll alles sein, lässt er sich im Vorfeld vernehmen. Aggressiver, roher. Mann, das klingt gut. Und dann noch dieser Mark Pistol als Produzent mit an Bord, den einige immer wieder mit Grace Jones einerseits und dem Meat Beat Manifesto Projekt des Amerikaners Jack Dangers andererseits in Zusammenhang bringen. Mark Pistol hatte hier wie da verschiedentlich produziert. Und ist mir persönlich darüber hinaus und vor allem als Mitglied dieser großartigen Formation Consolidated in Erinnerung. We didn't come here to talk politics. We don't want politics, do we? No way, no way, politics, no way. Fucking sexism. What the fuck do you know, girl? Go on, go on. Go on, you shower. Grow up and fuck off. Let's get the fucking music on, let's dance down. Well, I reckon you should shut the fuck up and play some music. Yeah! time. You say you want these to be even and you want these to be fair, but you're afraid to get your teeth cut in my pubic hair. If you're lying there expecting me to suck your dick, you're gonna have to give me more than just a token lick. Well, you may not like it, but you better learn how. Cause it's your turn now. Now you suck. Suck it hard. Go down, baby. You suck. Lick it hard and move your tongue around. If you're worried about babies, you can lower your risk by giving me that simple cunnilingus kiss. It's on your face that I'm gonna sit. You can wiggle, you can jiggle your tongue, it might slip. Don't worry about making me have an orgasm. Just take your time and do it with enthusiasm. I can tell it's making you scared just thinking of it, but you better learn to love it. Now you suck. Suck it hard. Go down. Your latex bubble wrap like a gift. Got my microwave plastic wrap heating up my clit. Dinner's on, get busy with my booty. Got a couple of flavors, sweet, licorice, and fruity. I know you said luscious pussy with a cover. I'm aching too, we can't taste each other. There's no slacking off with an unprotected stroke. This ain't no joke. Sisters! Sisters, you got the power. Use it! You brought a condom, right? Huh? I'm unprotected. Hey, ain't you on a pill? Oh, that was great and everything, but, you know, I think it's your turn to go down on me. Oh, I'm tired. I'm tired. What do you mean you're tired? Oh, come on. Come on, baby. Oh, come on, no, baby. That's come awful. On, baby. Oh, oh, that tastes you terrible. Shit. I know you think it's real drag to suck my cock when I'm on the rag. Quit making up stories and give me a break, cause I really don't believe that you got a headache. You tell me it's gross to suck my yeast infection. How do you think I feel when I gag on your erection? Ugh. You're wasting your tongue. Get your face between my thighs. Now you suck. Suck it hard. Go down, baby. You suck. Lick it hard and move your tongue around. Now you suck. Suck it hard. Go down, baby. You suck. Lick it hard and move your tongue around. Now you suck. Consolidated. Deren Album Play More Music, immer und überall durchsetzt von Live-Sequenzen, die sich ausschließlich auf Dialoge mit dem Publikum beschränken. Dieses Album ist für mich bis heute das Paradebeispiel schlechthin für Augenhöhe zwischen Künstler und Publikum. Ein, wenn man so will, radikal demokratisches Album aus den frühen 90er Jahren. Einerseits ist die erneute Eindimensionalität des Andy Butler Albums erneut irgendwie beängstigend. Andererseits begeistert mich natürlich die Möglichkeit, Consolidated mit diesem erwähnten Werk wieder einmal ins Spiel bringen zu können, / wieder einmal ins Spiel gebracht haben zu können, gerade nämlich gehört, im Verbund mit den Yeasty Girls, die auf dieser Platte ebenfalls ihren Auftritt haben. Ich will im nächsten Leben auch unbedingt Griechisch sprechen können. Tikanis, wie geht's denn so? Die Antike von der Pike. Auf Athen, die großen Dichter auf irgendeinem Marktplatz stehen und all den Umstehenden zurufen, he holla. Wir müssen den Menschen mitnehmen. Seine Sorgen, seine Ängste. Wir müssen sie ernst nehmen. Im nächsten Leben werde ich darauf verweisen, dass ich ursprünglich aus der Musik komme. Ein Lied kann eine Brücke sein, werde ich allen zurufen, egal ob sie es nun hören wollen oder nicht. Und über diese Brücke können wir gemeinsam gehen, wenn wir die Menschen mitnehmen. Ich habe dieses Szenario nun schon mehrfach durchgespielt und immer wieder kam ich freilich zum gleichen desillusionierenden Resultat. Die Leute zeigen mit dem Finger auf mich und lachen mich aus. Davor habe ich unfassbare Angst im nächsten Leben. Deshalb steht mein Entschluss. Ich will jetzt doch Krokodil werden. Denn das macht mir am Ende des Tages kein Spötter kaputt. Die Menschen, die mag ich. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.